herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Uncast, Episode 176. Und ich freue mich, dass heute auch wieder der Markus ein Thema hat. Er beschäftigt sich heute mit HTC, mit dem HTC One Max. Ein Telefon, das auch ich schon gespannt bin, was er darüber zu sagen hat, denn ich hab's. Ich mag ja diese großen Telefone, ne? Was ich ja schon gesagt habe. Also das Set Ultra war ja auch eins meiner Favoriten. Und da hat der Markus ja auch schon letzte Woche drüber gesprochen. Jetzt bin ich gespannt, was er zu dem HTC One Max zu sagen hat. Ich bringe euch dann auch ein paar News, oder was ist News, ein paar Sachen aus erster Hand wegen dem KitKat 4.4 auf dem Nexus 4. Was ist da los jetzt endgültig? Und dann gibt's natürlich jede Menge News wieder, Community-Sachen. Die Community war auch wieder sehr aktiv diesmal. Und eine besondere App der Woche. Ja, wie immer, lass ich erstmal den Markus zu Wort kommen über das HTC One Max. Let's go, Markus. Ja, dann auch von mir wieder hallo und herzlich willkommen im Uncast. In dieser Woche geht's bei mir um das HTC One Max, praktisch den Samsung Galaxy Note 3 Konkurrenten von HTC. Ich hatte das Gerät letzte Woche für einige Tage zum Test und ich muss sagen, es macht einerseits einen recht guten Eindruck, andererseits muss ich sagen, war ich nicht so ganz von dem Gerät überzeugt. Das Gerät ist etwas größer als das Samsung Galaxy Note 3. Es hat ein 5,9 Zoll großes Display. Samsung Galaxy Note 3 hat ja 5,7 Zoll. Und das Sony Xperia Z Ultra ist mit 6,4 Zoll nochmal größer. Aber das Problem ist, das HTC ist ja eigentlich nur unwesentlich größer als das Samsung-Gerät. Aber dank des Metallgehäuses ist es deutlich schwerer. Es wiegt 217 Gramm. Das Samsung wiegt 168 Gramm. Und ich muss sagen, das merkt man schon wirklich sehr deutlich. Also das sind ja dann wirklich um die 50 Gramm Unterschied. Und das macht sich deutlich bemerkbar. Beim HTC One Max kommt dann doch so ein bisschen Nokia Communicator Feeling von vor 5 oder 10 Jahren auf. Das waren ja so die Smartphones, mit denen ich im vergangenen Jahrzehnt hauptsächlich unterwegs war. Ohne den Komfort der Hardware-Tastatur zu bieten, was es ja beim Nokia Communicator immer auf jeden Fall gab. Touchscreen-Bedienung gab es ja seinerzeit noch gar nicht. Und es ist einfach unhandlich, muss man ehrlich sagen. Also ein Samsung Galaxy Note 3 ist deutlich leichter, liegt besser in der Hand. Ein Sony Xperia Z Ultra liegt zwar dank seiner Größe vielleicht nicht unbedingt besser in der Hand, ist aber doch irgendwo eleganter. Was ich beim HTC One Max überhaupt nicht verstehe. Es hat einen abnehmbaren Akkufachdeckel. Wenn man jetzt denkt, prima, dann kann man natürlich auch den Akku tauschen. Weit gefehlt. Der Akku ist nämlich dennoch nicht austauschbar. Also einen ähnlichen Wahnsinn habe ich vor einigen Monaten schon im Test des BlackBerry Z30 erlebt. Aber es ist bei HTC genau das gleiche wie bei besagtem BlackBerry-Gerät. Unter dem Akkufachdeckel kann man lediglich die SIM-Karte und die MicroSD tauschen. Das ist nämlich das Schöne beim HTC One Max im Vergleich zum normalen HTC One. Man kann eine MicroSD-Karte einsetzen. Das macht auch definitiv Sinn. Das HTC One Max ist nämlich wahlweise mit 16 und 32 GB Speicher erhältlich. Und wenn man die 16 GB Version bekommt, wird es trotz aller Cloud-Dienste möglicherweise mit dem Speicher dann intern doch mal knapp. Man ist froh, wenn man dann bis zu 64 GB große MicroSD-Karten zusätzlich einsetzen kann. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine feine Sache. Ja, aber warum man den Akkufachdeckel abnehmbar macht, aber den Akku dann fest verbaut, das verstehe ich beim besten Willen nicht. Man hätte die Slots für SIM und Speicherkarte sicherlich auch anders anbringen können. Also das ist irgendwo wenig durchdacht, sage ich mal. Und der abnehmbare Akkufachdeckel, der ist dann auch ein kleiner Minuspunkt, was das Design betrifft, muss ich sagen, denn kein Akkufachdeckel dieser Welt sitzt so hundertprozentig fest, wie man sich das normalerweise wahrscheinlich wünschen würde. Ja, sondern der hat natürlich minimal so Spiel, also das ist, weiß ich, ein Zehntel Millimeter oder noch weniger vielleicht. aber er hat eben leichtes Spiel. Und das ist dann doch, dadurch fühlt sich das ganze Handy nicht ganz so wertig an wie das HTC One. Obwohl es ähnlich gut verarbeitet ist. Der Akkufachdeckel ist auch nicht so hauchdünn wie bei einem Samsung Galaxy S3 zum Beispiel, wo ich also wirklich erschrocken war, als ich das Gerät mal für einige Tage hier hatte vor, ja, mittlerweile halben, dreiviertel Jahr. Aber trotzdem hätte man sich da, wenn schon der Akku nicht wechselbar ist, ein Unibody-Gehäuse gewünscht. Das wäre sicherlich besser gewesen. Hervorragend ist beim HTC One Max das Display. Es ist ein Full-HD-Display, 1920x1080. Und es ist wirklich ganz hervorragend, die Darstellung. Egal, ob es Webseiten sind, ob es Fotos sind, ob es Videos sind, die werden wirklich ganz wunderbar dargestellt. Also da kann man definitiv nicht meckern. So macht das absolut Spaß. Ansonsten muss ich sagen, was mir sehr gut gefallen hat, ist die flüssige Bedienung. Die kennen wir schon vom HTC One. Das kann HTC irgendwie immer noch besser als Samsung. Also Samsung hat man immer mal auch beim Galaxy Note 3 oder beim Galaxy S4 hier und da mal einen ganz kurzen Hänger. Und das gibt es beim HTC nicht. Ja, obwohl ja der Prozessor von den Leistungsdaten hier sogar ein bisschen schwächer ist, 1,7 GHz der Snapdragon 600, während ja der Samsung Prozessor im Note 3 1,9 GHz hat, jeweils Quad-Core. Aber da scheint wahrscheinlich die HTC Sense Benutzeroberfläche doch etwas ressourcenschonender zu sein als das TouchWiz von Samsung. Die Sense Oberfläche, muss ich sagen, hat mich früher ja generell gestört, wie auch jede andere herstellerspezifische Oberfläche. Das Schöne unter HTC Sense 5.5, was ja beim HTC One Max schon vorinstalliert ist, ist die Möglichkeit, dass man im Prinzip selbst auch Einfluss darauf nehmen kann, was in diesem Blinkfeed, was wir ja vom HTC One schon kennen, eingebaut wird. Also welche Feeds da im Endeffekt kommen. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, den Feed von Teltarif.de, von Smartphonefan.de, von Heise.de, von Golem.de, wie auch immer haben möchte, kein Problem. Ich gehe mit dem Android-Browser, nicht mit dem Chrome-Browser, es muss der Android-Browser sein, gehe ich auf die Webseite und dann gibt's rechts oben so einen Plus-Button und wenn ich den dann betätige, tja, dann ist der Feed entsprechend in meinem Blink-Feed mit drin. Und das wiederum ist ja, wenn man das auf seine individuell bevorzugten Webseiten konzentrieren kann, wirklich eine feine Sache. Wer es nicht mag, man kann natürlich jetzt auch, das ist auch neu, Blinkfeed komplett abschalten und dann sieht das sogar wirklich halbwegs aus wie eine nackte Android-Oberfläche, also wie eine Stock-Oberfläche. Geht also auch, oder man verwendet natürlich, das geht immer, einen alternativen Launcher. Holo Launcher HD zum Beispiel hat mittlerweile auch KitKat Design. Gefällt mir persönlich momentan mit am besten, muss ich sagen. Besonderheit bei den aktuellen HTC-Geräten ist ja vor allen Dingen auch der Stereo-Lautsprecher, Stereo-Front-Lautsprecher oberhalb und unterhalb des Displays. Den gibt's auch beim HTC One Max, aber jetzt ohne die Beats-Technik, die wir ja kennen, Beats bei Dr. Dre. Da gehen ja HTC und Beats wieder getrennte Wege seit einigen Monaten. Und ich muss sagen, der Sound ist nicht ganz so satt, wie ich es vom HTC One kenne, auf dem One Max, aber er ist trotz allem 10-mal besser als bei den meisten anderen Smartphones. Also iPhone und BlackBerry zum Beispiel klingen auch noch recht gut. Samsung klingt auch noch okay, aber deutlich schlechter schon gegenüber den HTC-Geräten. Aber wenn es jetzt wirklich rein um Sound geht, muss ich sagen, das HTC One klingt noch etwas besser als das HTC One Max. Und ansonsten muss ich sagen, schönes Gerät, kann auch LTE, allerdings nur Cat 3. Das sind also auch Sachen, wo man mittlerweile eigentlich drauf achten sollte, also bis zu 100 Megabit pro Sekunde. Und was natürlich, ich meine, wenn wir uns mal überlegen, vor wenigen Jahren, da waren wir froh, dass wir mit UMTS seinerzeit 384 Kilobit pro Sekunde hatten. Jetzt gehen 100 Mbit, aber ich meine zum Beispiel Samsung hat ja in seinem Galaxy Note 3 immerhin schon Cat 4 drin, also sprich 150 Megabit pro Sekunde. Und wenn man schon ein aktuelles Spitzenmodell auf den Markt bringt, im Herbst 2013, bin ich eigentlich der Ansicht, sollte der Hersteller dann auch wirklich die aktuellste Hardware verbauen. Der Akku übrigens, wie gesagt, leider fest integriert, aber immerhin 3300 mAh. Und selbst ich bin damit also mehr als bequem über den Tag gekommen. Also mehr kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich hatte das Gerät nur ein paar Tage und habe es dann immer über Nacht aufgeladen, sodass es am nächsten Tag wieder fit war. Aber über einen Tag zu kommen, was bei mir bei vielen Smartphones wirklich ein Riesenproblem ist, war in dem Fall wirklich gar kein Thema. Android-Version momentan ist 4.3. Und fürs HTC One hat der Hersteller ja schon für Ende Januar ein Update auf 4.4 in Aussicht gestellt. Ich denke mal, dass es dann auch für das HTC One Max das entsprechende Update geben wird. Und insofern muss ich sagen, da hat HTC auch dazugelernt. Eine Zeit lang war das ja auch ein Riesenproblem mit den Updates. Ich kann mich erinnern, HTC One XL, was ich mir letztes Jahr im Sommer zugelegt hatte, habe ich sogar heute noch. Das HTC One XL hat ewig gebraucht, bis es mal ein Update bekommen hat. Ich glaube damals sogar noch von Ice Cream Sandwich auf Jelly Bean. Das war wirklich, gab es Monate Verzögerung. Diese Probleme gibt es bei HTC seit einiger Zeit nicht mehr. Die sind da wirklich bemüht mittlerweile, dass das gut läuft. Was weniger schön ist, ist wiederum die Digitalkamera. Das ist auch wieder diese 4-Megapixel-Ultrapixel-Technik, wie wir sie vom HTC One schon kennen. Allerdings ohne den Bildstabilisator, ohne den optischen Bildstabilisator. Das heißt, die Kamera ist vom One ist die Kamera schon nicht so megamäßig gut. Und vom One Max muss ich sagen, ist er eigentlich noch ein bisschen schlechter. Also wer viel fotografieren möchte mit dem Handy, für den ist das One Max wahrscheinlich keine Empfehlung. Wenn es dann sowas in der Art sein soll, dann vielleicht doch eher das Galaxy Note 3. Das, ja, auch eine gute Sprachqualität liefert, das hat das HTC One Max aber auch. Also beide Großgeräte der renommierten Hersteller haben auch wirklich gute Sprachqualität bei Telefonaten. Mobilfunkempfang ist jetzt nicht überragend gewesen beim One Max, aber durchaus recht gut. Also man kann jetzt nichts Negatives sagen. Es ist definitiv wirklich gut, wenn auch nicht, also wirklich kein Spitzenwert. Also was ja momentan mit die besten Smartphones vom Empfang her sind, sind das iPhone 5C, nicht das 5S, nein, das kleinere Modell, das 5C. Das schafft bei mir im Büro wirklich noch E-Plus-Telefonie ohne Aussetzer und das will wirklich was heißen. Das geht mit ganz wenigen Geräten nur. An zweiter Stelle kommt das BlackBerry Z10 und dann kommt wirklich lange nichts. Und das HTC One Max ist noch, also wirklich im guten Mittelfeld, im oberen Mittelfeld kann man nicht meckern. Was für Multimedia-Fans wiederum sehr schön ist, muss ich sagen, ist das eingebaute UKW-Radio. Das gibt es bei Samsung ja seit einigen Modellen sozusagen nicht mehr. Galaxy S4 hat es nicht, Galaxy Note 3 hat es nicht. In früheren Modellen hatte auch Samsung ein UKW-Radio eingebaut. HTC macht das nach wie vor. Ist natürlich ein Gerät, mit dem man ohnehin nur Ortssender empfangen kann, das ist schon klar, aber immerhin die Möglichkeit besteht. Und das alleine, muss ich sagen, finde ich eigentlich nicht schlecht. Ja, zusammenfassend kann man sagen, ist ein schönes Gerät, ein bisschen groß, ein bisschen schwer geraten. Wenn schon groß, dann hätte man sich vielleicht gewünscht, Display noch ein bisschen näher an den Rand. Aber gut, dann wäre der Stereo-Lautsprecher vielleicht wieder nicht gegangen. Aber vor allen Dingen die rund 220 Gramm, muss ich sagen, die gehen natürlich im Jahr 2013 eigentlich gar nicht mehr. Das ist wirklich Technik aus dem vergangenen Jahrzehnt. Ein Handy in dieser Gewichtsklasse, wenn man sich mal bedenkt, das iPad Mini der ersten Generation wiegt nur 100 Gramm mehr. Ja, und das ist ein Tablet, ein 7,9 Zoll großes Tablet. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, da muss ich halt wirklich sagen, war das nicht die beste Idee, die die Kollegen von HTC hier hatten. Vom Design her auf jeden Fall. Aber Gewicht und eigentlich auch Formfaktor könnten etwas besser sein. Display, wie gesagt, hervorragend. Software sehr, sehr schnell, absolut flüssig und auch recht aktuell. Also für jemanden, der sowas sucht, auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und ja, ist halt etwas kleiner als das Sony, dafür hat es den besseren Lautsprecher zum Beispiel. Etwas größer als das Samsung, das dafür etwas handlicher und deutlich leichter natürlich auch ist. Gut, so viel zum HTC One Max. Dann gebe ich zurück zum Rio und denke mal, wir hören uns demnächst hier im Antcast wieder. Danke, Markus, für die Einblicke. Ja, es ist ja eigentlich ganz okay, auch wenn du jetzt nicht ganz so zufrieden warst, aber immerhin. 5,9 Zoll. Tja, ich hab's halt gern noch größer etwas. aber ich denke mal, das wird sicherlich für jede Größe eine Anwendung geben, ne? Gut, KitKat 4.4. Letzte Woche habe ich mich ziemlich drüber aufgeregt auf dem Nexus 4, weil eben dieser Google Experience Launcher nicht dabei ist, beziehungsweise das ist ja ein Begriff, den gibt es offiziell gar nicht. Es gibt keinen Google Experience Launcher. Ja, der Launcher ist Teil vom von der Google Search App. Ja, vielleicht habe ich auch ein paar missverstanden. Mir geht es hauptsächlich um die Transparenzen oben in der Leiste und unten bei den Buttons. Das macht ein ganz anderes Gefühl. Ich habe mir einen Third-Party-Launcher installiert und habe das dann mal angeschaut. Und ja, es ist, als ob man ein neues Handy hat. Ja. Ich bin nicht willens, darauf zu verzichten. Bin ziemlich sauer momentan, muss ich sagen, auf Google mit der Handhabe von dem Update. Das ist Apple-like, aber nicht Google-like, nicht Android-like. Und wie dem auch sei, es gibt natürlich eine Home-APK, die kann man installieren, das ist offiziell vom Nexus 5. Ob das okay ist, was das für Auswirkungen hat, weiß man nicht. Auf einem produktiven Handy würde ich es nicht machen, deswegen tue ich es auch nicht bei mir. Und leider ist das auch so ziemlich das Interessanteste, was optisch sich ändert. Ja, und das gibt es auf dem Nexus 4 nicht, ganz einfach. Oben die Statusleiste jetzt also in Schwarz-Weiß, ja, weil es halt keine Transparenz gibt im Homescreen und somit sieht das ziemlich öde aus. Mag ich nicht, ich mag's bunt. Ja. Das mit dem Weiß auf Schwarz beziehungsweise mit den weißen Icons, das ist schon gut, ja, wenn man bedenkt, dass es dafür gemacht ist, dass eben hinten ein transparenter Hintergrund ist, dann ist es optimal. Aber so, nein. Ja, so sieht's einfach nur öde aus. Geschwindigkeit von einem Android 4.4 KitKat Update ist gut, da kann man nicht meckern. Also unter der Haube hat sich da schon ein bisschen was getan. Ja, das muss man deutlich sagen. Mit dem Akku kann ich es noch nicht so 100% sagen, noch nicht 100% bestätigen, ob sich da was zum Positiven geändert hat auf dem Nexus 4. Weil es ist mir heute Morgen auch abgestürzt, ja, und ich habe das Handy ja verschlüsselt und dann ist eben das Handy in den Modus gegangen, wo man den Key eingeben muss, um überhaupt an das Handy irgendwie ranzukommen. Und dabei geht auch der Bildschirm nicht in den Standby-Modus. Das heißt, der Bildschirm bleibt so lange an, bis man eben diese Codezahl eingegeben hat oder dieses Passwort, was immer man gewählt hat. Und so lange bleibt eben das Display an. Wenn das also in der Tasche abstürzt, dann ist der Akku ruckzuck leer. Und so ist auch bei mir gleich der Akku innerhalb von, ja, einer halben Stunde, denke ich mal, hat es gedauert, dieser Spuk auf 80% runter. So kann ich das also schon gar nicht sagen. Gestern hatte ich es mal ausprobiert, da beim schlechten Empfang hat es eigentlich ganz okay gehalten, muss man sagen. Ja, also möglicherweise ist da was dran, aber genau bestätigen kann ich es eben jetzt noch nicht. Ja. Bei den Einstellungen hat sich einiges getan. Es gibt jetzt einen Menüpunkt Location, beziehungsweise der Location-Menüpunkt hat sich etwas geändert. Man kann jetzt für sehen, welche Apps zugreifen auf diesen Location Service und das ist ganz, ganz interessant, wie ich finde. Ansonsten ist noch ein Menüpunkt System und das System Printing hinzugekommen, eben für das Cloud Printing. Ja, habe ich gleich mal ausgeschaltet und habe auch die die HP-App, die also standardmäßig installiert ist, die Updates deinstalliert und auf Disable gesetzt, weil brauche ich nicht, braucht nur Platz und läuft auch noch im Hintergrund, kommt gar nicht in Frage. Ja, ansonsten bleibt eben nicht mehr viel. Alles andere findet man auch bei dem 4.3, wenn man die neuesten Updates gezogen hat. Wie gesagt, auch da ist ja die Google Search App und damit der eigentliche Launcher vorhanden, nur dass er eben nicht angezeigt wird. Und gut, eigens hatte ich schon mal gesagt, inkonsistent, das bedeutet, die Icons teilweise neu in diesem Flat-Design, teilweise auch System-Icons bleiben gleich. Kurz gesagt, bei mir sieht es jetzt momentan aus, als ob hier sich die Designer nicht einigen konnten, was sie eigentlich wollten. Alles durcheinander, von Style kann man nicht mehr reden. Ja, also das ist, bin ich sehr, sehr unzufrieden damit. Also vorher hat mir es besser gefallen. Ja, wenn diese mit dem Transparenzen und der Launcher und so weiter, wenn das läuft, alles okay, wunderbar, schön, dann sieht's wieder gut aus, aber momentan ist es eine Katastrophe. Ja, KitKat 4.4 optisch nicht gut ohne diese Updates. Ich kann nur hoffen, dass Google jetzt bald reagiert und das auch offiziell macht, weil bisher muss man inoffiziell eine APK installieren von dem Nexus 5. Ich weiß noch nicht mal, ob das nicht auch rechtlich eine Grauzone ist. Ja, aber das interessiert ja eh anscheinend keiner. Ja, wenn man das anspricht, was eben das hier, dass eben Google hier Mist gebaut hat und die Updates jetzt eben nicht so ausliefert, wie man das eigentlich gewohnt ist. Das heißt, 4.4 ist nicht 4.4 auf dem Nexus 4, da ist es 4.3.5 oder sowas. Ja. Und dann wird man immer darauf verwiesen, ja, man kann das ja installieren, da muss man nur eine APK installieren. Ja, nur leider, diese APK ist nicht offiziell. Der Begriff Google Experience Launcher ist noch nicht mehr offiziell gefallen. Die APK wird von dem Nexus 5 gerippt und auf ein anderes Nexus installiert. Da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen, so geht es nicht. Ja, das kann man normalen Benutzer nicht zumuten. Und vor allem ist es auch dann fraglich, inwiefern das System dann noch konsistent bleibt, ja, und eben absturzsicher bleibt. Ich hoffe, dass das heute Morgen mit dem Absturz bei mir nur eine einmalige Sache war und das jetzt zufälligerweise nach dem Update passiert ist auf 4.4, wobei das ja auch schon, wie gesagt, 1-2 Tage läuft. Falls es da noch größere Probleme gibt, oder dann nochmal ein Problem damit gibt, werde ich mich natürlich dazu nochmal äußern. Aber bisher kann ich jetzt allein durch einen einzigen Absturz das nicht unbedingt sagen. Wobei ich muss, vorher hatte ich noch nie einen Absturz gehabt beim Nexus 4, so dass eben der Login-Screen wieder kam. Und von daher wollen wir mal abwarten, ja, was da noch kommt. Gut, mehr brauche ich eigentlich jetzt da nichts mehr drüber zu sagen. Es ist ja das ganze Netz voll davon mit dem KitKat 4.4. Ich selbst, wie gesagt, bin nicht zufrieden mit dem Update. Unter der Haube die Funktionen, die sind okay, aber da bin ich ein bisschen eigen. Das macht mir keinen Spaß. Ja, ganz einfach. Gut, Service Framework löschen. Das ist nicht besonders gut. Das sagt auch jetzt ein Entwickler von Android. Nicht irgendein Entwickler, sondern einer, der auch im System arbeitet. Und der warnt ausdrücklich davor, die Framework-Daten zu löschen, wie es immer mal wieder vorgeschlagen wird. Auch ich habe das mal vorgeschlagen. Deswegen sage ich es auch so deutlich, nicht machen, denn dadurch werden besondere IDs zurückgesetzt, ja, und das kann zu Fehlfunktionen führen, beispielsweise kurzzeitig bei Mail, aber auch bei anderen nicht-system installierten Apps. Und da könnte es durchaus passieren, dass die auch dauerhaft, ohne dass man es zuerst mal merkt, nicht mehr richtig funktionieren. Ja. Es geht hauptsächlich um Notifications, die dann eventuell nicht mehr ankommen und so weiter. Also da wird nämlich die ID zurückgesetzt von dem Telefon und damit kommen einige Dienste eventuell durcheinander. So ist das. Außerdem, sagt der Entwickler, bringt es auch nicht wirklich viel, wenn man zum Beispiel ständig auf den Check-Now-Button drückt. Ja. Ich habe mir schon gedacht, dass das so eine Art Placebo ist. Ja. Die Updates werden in Wellen ausgeliefert. Da kann man so viel drücken und so oft das Framework löschen, wie man will. Ja. Die Updates kommen erstmal 1% der Geräte, ja. Bis zu 48 Stunden dauert es, bis überhaupt dann mehr als 1% das Update ausgeliefert bekommen. Dann wird es immer mehr. Und über einer was dann über eine Woche hinaus ist, offiziell sind es da 2 Wochen, dann sollten 100% das Update bekommen können, wenn man es dann installiert. Läuft das ab und dieser Update-Button, ja, der hilft dann eigentlich nur noch, wenn man bereits quasi das Telefon quasi freigeschaltet ist für das Update, ja, also wenn man schon in diesen Updates-Pool da reinkommt und das Telefon noch nicht eigenständig geprüft hat. Das heißt also im Endeffekt, höchstens ein paar Stunden später hätte man das Update auch bekommen, auch wenn man Check Now nicht gedrückt hat, weil das Gerät in regelmäßigen Abständen immer wieder sucht, ja, nach Updates über diese über die normale Update-Funktion. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel, ich rufe das jetzt gerade mal auf, gehe hier About Phone. Und auf System-Updates, jetzt haben wir 17.27 Uhr, letzte Mal wurde gecheckt 15.29 Uhr. Ja. Das heißt, nicht ganz 2 Stunden jetzt. Und das wird also im Laufe des Tages immer mal wieder geprüft, ob man jetzt Check Now drückt oder nicht. Und man kriegt es nicht vorher, wenn man nicht in diesen Update-Pool freigeschaltet ist. Und dann kann man so oft drücken, wie man will. So. Gut, dass sich endlich mal ein Entwickler da drüber geäußert hat. Das war nämlich immer sehr, sehr skurril. Manche haben eben, das ist mir ja selbst schon passiert, das Framework einmal gelöscht und dann kam das Update. Ja. Die hätten das Update wahrscheinlich ein paar Stunden später auch so bekommen. Manche haben 60, 70 Mal, ich habe gefühlte über 100 Mal Framework-Check gemacht über 2 Tage, ja, bis ich dann was bekommen habe. Und das heißt, im Prinzip, das hat auch da nichts gebracht. Ich hätte das wahrscheinlich in 2 Tagen dann auch so bekommen, ohne dass ich das gemacht hätte. Ich selbst habe jetzt nur festgestellt, dass manche Einstellungen nicht mehr ganz gestimmt haben. Ja, Einstellungen sind verloren gegangen, nachdem ich das Framework gelöscht habe, das Framework-Data. Aber mit den Notifications ging's dann wieder. Allerdings hatte ich ja da auch wieder ein Update drauf gemacht und so weiter und so weiter. Also, gut, ja. Kann man jetzt drüber diskutieren, ob es sinnvoll ist oder nicht. Der Entwickler sagt jedenfalls, nein, nicht sinnvoll. Ja, vergessen. Schädlich sogar. Google Now Easter Egg, ja, Collection ist jetzt hier im Artikel aufgetaucht. Sehr schön, ein paar kleine Kniffe, ja. Startet doch mal Google Now, natürlich alles in Englisch, ja. Google Now in Deutsch scheint ja nicht ganz so dolle zu sein. Aber geht dann hin, drückt auf den Lautsprecher oder wenn ihr Autolisten hat, sagt dann okay Google, okay Jarvis, okay Computer soll angeblich auch funktionieren, ja, oder Listen Google, ja. Okay, Glas gibt's, soll auch gehen, ja, wunderbar. Und dann sag doch einfach mal dann make me a sandwich. Ja? Und guck mal, was passiert. Oder sudo make me a sandwich. Ja, und dann gucken, was passiert. Beam me up, Scotty, das war in den letzten Tagen schon in der Presse, was dann passiert. Ja? Oder when am I, könnte man sagen, ja. Oder what is the nature of the universe? oder What is the answer to life, the universe and everything? Die Antwort werdet ihr bestimmt schon kennen. Wenn nicht, kriegt ihr sie dann auch noch gesagt von Google. Lauter so kleine Sachen. Do a barrel roll und ihr könnt schon mal erschrecken. Oder tilt. Warum nicht? Ne? Sehr schöne Spielereien. Die komplette Liste findet ihr hier in einem verlinkten Artikel. Sollte man sich mal angucken, wenn man so Spaß versteht. 128 GB Android Phone. So. Warum hat es eigentlich so lange gedauert? Ja, Speicher ist nicht mal ganz so teuer. Und wenn ihr jetzt denkt, das ist Samsung, LG, Google mit ihrer Nexus-Reihe. Nein, die alle haben es nicht gemacht. Meizu hat es zuerst gemacht. Meizu in China, die sind die ersten, die ein 128 GB Smartphone rausgebracht haben. Und da muss ich sagen, alle großen Hersteller, alle westlichen Hersteller oder alle, die es bei uns zu kaufen gibt, shame on you, ja. Asche auf euer Haupt, warum habt ihr das nicht schon vorher gemacht? Ja, 128 GB Speicher für die Leute, die eben nicht auf Cloud Space stehen, für die ist das sehr, sehr schön. Es passt dann endlich mal was drauf, dann kriegt man vielleicht mal wieder seine Musiksammlung hin oder rein, ja, seine ganze. So soll das sein. Wie gesagt, das Meizu eigentlich eher eine Marke, die so ein bisschen verpönt ist, ja, weil die immer gern mal wieder so den ein oder anderen Konkurrenten schamlos kopiert. Offenbar das MX3 ist ebenfalls so eine optische, schamlose Kopie, ja. Aber was soll's, okay. $660 kostet das Ganze umgerechnet, wird wahrscheinlich nie außerhalb von Japan bei uns, außerhalb von China bei uns kommen, also niemals, denke ich. Schon alleine wegen dem Design her. Da wird so eine bestimmte Firma würde da so lange klagen, bis Beijing brennt oder was weiß ich. Ja? Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Dennoch, umso mehr, umso deprimierender ist es, dass eben so eine Firma, zweifelhafte Firma, sag ich mal, sowas rausbringen muss. Damit ist es bei mir allerdings, ist Meizu da bei mir ganz weit vorne, ja, und vielleicht kann man so Teile mal importieren, ja. Wobei das Design, wie gesagt, gefällt mir überhaupt nicht. Mir gefällt eben das Konkurrenzdesign nicht. Und, da möchte ich es auch, und es wird auch nicht besser, wenn dann Android drauf läuft. Ja, sieht's immer noch schlimm aus. Immerhin hat ZTE mit dem Nubia Z7 ja, schon mal angekündigt, dass auch sie bald ein Telefon herausbringen mit einem gigantischen 128 GB Speicher. Was heißt gigantisch? Eigentlich sollte das für heutige Verhältnisse, für unsere heutige Zeit, sollte das eigentlich Standard sein. Ja. Viel wäre ein halbes Terabyte Flash. Ja. Das wäre viel. Ja, aber das ist hier eigentlich 128 GB, so wie das sein sollte. Die anderen technischen Daten sind nur Gerüchte, ja, bis auf dem 6,44 Zoll Display, juhu, ja, scheint alles nur gerätselt zu sein. Snapdragon 800 CPU, 1080p Screen, 3 GB Arbeitsspeicher, 13 Megapixel Kamera und im Android 4.4. Wenn sich das bewahrheitet, ist es schon eine schöne Sache. Und mit dem großen Display ist das auch etwas, wie wieder auch so ein Telefon, wo mich besonders närrisch macht. Ja. Sehr schön. Und wahrscheinlich wird es auch als Z-Ultra-Konkurrent ins Rennen geschickt werden von ZTE. ZTE, da habe ich Hoffnung, dass das auch außerhalb von China rauskommt. Weil ZTE, die wollen ja international stark expandieren und das wäre nicht ihr erstes Telefon, wenn auch unter anderem Namen, das dann irgendwo anders erscheint. Gut, bei all den Updates, Meldungen über KitKat 4.4, ja, darf man nicht vergessen, dass noch andere Updates gegeben hat, beispielsweise Newsstand. Newsstand ist aufgetaucht und es ersetzt Play Magazines und Currents. Currents ist tot, ja, Play Magazines ist auch quasi tot. Und die neue App heißt dann eben Newsstand. Furchtbarer Name, sagen viele. Ich finde eigentlich das ganz okay. Weiß man zumindest, um was es geht. Ja, man kann da schön eigene Feeds reinbringen. Übrigens, die Suche ganz normal im in dieser App nach Uncast oder Wochensicht, ja, findet auch tatsächlich dann die Podcast-Feeds, die man hinzufügen kann und dann auch die Podcasts über Newsstand anhören. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei mir so geht, weil eben hier ich mit der Google-Suche, da sind ja diese Begriffe schon gespeichert, Uncast und so weiter, oder ob das auch bei anderen Leuten funktioniert, könnt ihr mal ausprobieren, geht mal in den Newsstand, gebt dort Uncast ein und da könnt ihr dann den Podcast eben auch hinzufügen. Immerhin, ja, scheint jetzt Google so ein paar Programme mal zusammenzufassen, das ist auch sehr gut. Allerdings auch nach dem Update von 4.4 KitKat und dem Newsstand ist bei mir Currents immer noch drin, allerdings disabled, ja, weil ich habe das disabled, das Currents hat mir nie gut gefallen. Ich weiß nicht, ob das deswegen nicht rausgeschmissen wurde aus dem System und noch auftaucht, ja, oder ob das, wenn das normalerweise enabled ist, dann entfernt wird sozusagen das Icon und komplett durch den Newsstand ersetzt wird. Weiß ich nicht. Vielleicht wisst ihr da mehr, wenn ihr vorher die Currents App noch nicht disabled hattet. Also das ist auf jeden Fall ein großes Update und finde ich auch ein gutes Update. Das Design wird vielleicht nicht jedem gefallen, der vorher Play Magazines genutzt hat. Allerdings uns betrifft es nicht so sehr in Europa, weil das Play Magazine zwar eigentlich eine amerikanische Geschichte wie so oft. Was haben wir noch? Akkubauch. Ja, die Frage, hat Samsung ein Problem? Ja, bei den Samsung Galaxy S4... Da häufen sich die Meldungen drastisch mit aufgeblähten Akkus. Ja. Das sind auch ja nervzerreißende Bilder von solchen Akkus. Ich habe es schon, glaube im vorletzten Podcast gesagt, dass hier Elektronikketten in Deutschland hier oft mit Reklamationen zu kämpfen haben mit aufgeblähten Akkus bei einem S4 und das hat sich jetzt auch in die Presse hier breit gemacht, so diese Meldungen, und bis auch in die USA geschwappt, bei Talk Android zeigt jetzt hier diese Bilder, und das ist offenbar kein seltenes Problem. Ja. Ob das jetzt tatsächlich dann trotzdem noch Einzelfälle als Einzelfälle zu bezeichnen sind oder nicht, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall ist es sehr, sehr besorgniserregend, wenn man diese Akkus sieht. Also die sehen wirklich aus, als ob die kurz vom Platzen wären. Und das kann auch das Gerät dann, was die Zuverlässigkeit betrifft, halt nach unten ziehen. Vielleicht sollte sich da Samsung mal ganz schnell an die Qualitätssicherung machen und gucken, dass man da vielleicht das Problem löst. Ja, in Russland wird jetzt Anfang Dezember, genauer gesagt am 4. Dezember, ein neues, interessantes Phone vorgestellt, das Yota-Phone, nicht Yoda-Phone, ja, schade eigentlich, das Yota-Phone. Und das Besondere daran ist, dass es ein normales LCD-Display hat, Farb-LCD, und auf der Rückseite ein schwarz-weiß E-Ink-Display. Das bedeutet, dass man sowohl hier perfekt E-Books lesen kann, ja, mit dem E-Ink-Display, als auch ganz normales Handy benutzen kann mit dem LCD-Display. Eine interessante Geschichte, wie sich das in der Praxis darstellt, kann ich natürlich nicht sagen. Wird bestimmt auch noch eine ganze Zeit lang dauern, wenn überhaupt, bis ich das Teil in die Hände bekomme. Aber die Idee finde ich schon ziemlich gut. Auf beiden Seiten Display, da weiß ich noch nicht genau, was ich davon halten soll, weil im Prinzip, wenn man es dann auf den Tisch legt, man legt es auf jeden Fall immer aufs Display. Ich hoffe, da ist gutes Glas verbaut worden, vielleicht Gorilla Glas oder besser, ja, dass eben hier nicht so leicht Kratzer reinkommen. Also mir wird es da immer unwohl. Ich würde kein Handy jetzt freiwillig hier auf das Display drauflegen, am Tisch oder so. Ja. Naja, aber ich hoffe, die haben sich da auch dieselben Gedanken drüber gemacht Und ich bin mal gespannt, wie das dann in der Praxis aussieht, wenn das jetzt eben vorgestellt wird. Die Ouya bekommt ein großes OS-Update. Ouya, die Android-Spielekonsole, ja, die ja eigentlich immer noch in aller Munde ist, die bekommt jetzt ein interessantes Update, eine neue UI, die wesentlich einfacher zu bedienen sein soll, und ein Zugriff auf den USB-Storage, auf USB-Storage. Das heißt, man kann dort zum Beispiel USB-Sticks anschließen. Das ist auch gut, weil die Konsole selbst hat nur 8 GB Speicher. Aber dadurch, dass das System sowohl NTFS, FAT32 und auch das Linux X4 verarbeiten kann, ja, können damit zum Beispiel auch externe Festplatten eventuell angesteuert werden. Das muss man mal noch genauer sehen, ob da von der Stromversorgung her das klappt, beziehungsweise ob das dann reicht, wenn man eine externe Stromversorgung hat. Auf jeden Fall, dass X4 geht, ist für mich natürlich eine super Geschichte. Damit kann man auch endlich mit einem vernünftigen Format die USB-Sticks auf solchen Geräten nutzen, ja. Und auch da muss ich sagen, das ist eine schöne Meldung die Woche. Und für die Leute, die jetzt eine Ouya gekauft haben, die kriegen halt eben da auch ein ganz Stück aufgewertet dadurch, dass eben jetzt ihr 8 GB Speicher quasi unendlich erweitert werden kann. Ja, sehr schön. Ein neuer Amazon App Store könnt ihr finden, ja? Denn auch hier wurde die UI jetzt deutlich überarbeitet. Das erinnert jetzt wirklich an diese Mojito UI, ja, furchtbarer Name, aber es ist immer so, so heißt die, die eben auch beim Kindle Fire aktiv ist oder vorhanden ist. Und der neue App Store sieht dann eben entsprechend aus. Die Updates sind noch nicht überall vorhanden, offenbar. Aber man kann durchaus sagen, es orientiert sich so ein bisschen mehr an dem Google Play Store, würde ich mal sagen. Ja. Und ja, also ich finde es sieht sehr, sehr gut aus. Und ist dann eben auch für die Leute, die eben ein Kindle Fire haben, ja, dann auch absolut zu verstehen, dass eben auch das Design entsprechend aussieht. Wobei ich glaube, dass das auf dem Kindle Fire sowieso schon immer so ausgesehen hat. Nur jetzt sieht es eben auch auf zum Beispiel Android-Tablets so aus, der Amazon App Store. Also ich finde, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Der alte App Store war einfach eine Katastrophe. Ja, ich habe immer mich gefragt, wie man sowas überhaupt machen kann. Wie kamen die Entwickler da auf die Idee, das so furchtbar aussehen zu lassen. Und jetzt der neue App Store, egal ob man jetzt ein 7 Zoll Tablet hat oder ein Handy, sieht jetzt richtig gut aus. Ja. Wahnsinn. Also, updaten euer Amazon Store. Ich hoffe, dass er vielleicht sogar noch ein bisschen besser jetzt sich verhält beim Benutzen. Ja, der alte war ziemlich lahm, hat immer mal gestockt, ja, bestimmte Funktionen haben nicht richtig geklappt. Mit dem Scrollen zum Beispiel gab es Probleme bei einigen Geräten. Ich hoffe, dass sich das jetzt auch ein bisschen verbessert hat. Wie gesagt, ich konnte es noch nicht ausprobieren, aber demnächst, demnächst. Und dann noch eine interessante Nachricht, die immer mal wieder aufgetaucht ist. Offenbar gibt es aber jetzt mehr Gründe anzunehmen, dass hier Nintendo an einem Android-Tablet arbeitet. Ja, genau. Ich habe es richtig gehört. Immer mal wieder wird eben da ja, sag ich mal, gefragt oder hinterfragt oder erwähnt, dass Android vielleicht bald ein Android-Gerät rausbringen wird. Und jetzt sind offenbar einige Tweets aufgetaucht von entsprechenden Leuten, die darauf hinweisen, dass es ein Nintendo mit Android oder ein Nintendo Android-Tablet bereits gibt mit oder für Entwickler, ja, die damit zu tun haben. Beispielsweise schreibt hier Nando Monterazzo: Experimenting with a tablet of Nintendo, the system is based on Android, fully modified and unified as a database of the tablet. Also natürlich, klar, was man auch sich vorstellen kann, stark modifiziertes Android, ähnlich wie bei einem Kindle Fire dann eben. Ja. Und ja, dann eben angepasst an die Bedürfnisse bei oder von Nintendo. Und das lässt sich hier also durchaus, also es lässt sich eigentlich dadurch bestätigen, dass eben hier intern schon Tests gemacht wird mit Android bei Nintendo. Ob das dann jemals herauskommt, das weiß man noch nicht. Ich denke, es wäre ein logischer und guter Schritt von Nintendo, das zu tun. Ja. Man darf sich aber keine Illusion machen, das heißt nicht, dass es dann Nintendo-Spiele auf Android-Geräten geben wird. Das halte ich für so gut wie ausgeschlossen in der nächsten Zeit. Ja. Ganz kann man es noch nie sagen, aber in der nächsten Zeit halte ich das für ausgeschlossen. Aber dass eben Android ein neues Gerät bringt mit dem Android-System, das halte ich für durchaus interessant, denn dann könnte es nämlich den Spieß umdrehen, dass man dann nämlich sagt, ja okay, einige Android-Applikationen, ausgewählte Android-Applikationen, die laufen dann auch hier auf dem, auf unserem Nintendo, Spielegerät, ja. Und das wäre ja eine Aufwertung für das Nintendo und nicht wie eben dann von Kritiker vermutet, wenn Nintendo seine Software anbieten würde für Android, dass dann eben der Hardware-Markt von Android, Nintendo komplett kaputt ginge. Ja, das mag durchaus sein, aber umgekehrt, das wäre dann sogar noch eine Stärkung vom Hardware-Markt bei Nintendo. Ja. Gut. Also wir werden mal abwarten. Ich werde auf jeden Fall bei dem Thema dranbleiben, weil das finde ich schon sehr, sehr interessant. So, jetzt komme ich mal zu den Community-Geschichten. Ja, da kam eine Nachricht vom Stefan, dass Steve Wozniak hat mal wieder auf den Putz gehauen, ja, und hat gesagt, Apple sollte iPhone mit Android bauen. Ja, genau. Das macht der Wozniak ganz gerne mal. Ja, so die Apple-Fans so richtig schocken. Und dass er jetzt hier fordert, dass Apple ein iPhone unter Android herausbringen sollte, das ist ja ziemlich der Hammer. Ja. Aber die Begründungen sind sogar noch das ist noch unglaublicher als die schiere Forderung, ja. denn er sagt eben, dass die Benutzer die Bedienung, ja, die Benutzerführung, die Bedienung eben bei den Android-Geräten tatsächlich nach Woz Ansicht nicht nur eine probate Alternative ist, sondern eben auch teilweise sogar besser ist. Ja. Wow, Wahnsinn! Huch, das verschlägt einem ja die Sprache. Ja. Naja, man kann ja sich schon an einer Hand abzählen, wie da die Hardcore-Fans von dem iPhone dazu stehen würden. Ja, ist ganz, ganz klar. Ne? Steve Jobs, der ist halt nicht mehr da, der sagen kann, so, was ganz Neues. Ja, Revolution. Ja, wir bringen unser iPhone mit Android raus. Ja, das Beste, was jemand gesehen hat. Ja, das beste Android. Ja. Dann hätten alle Leute werden ausgeflippt und hätten gesagt, Wahnsinn, ja, endet, cool, Wahnsinn, irre, da, jetzt ist das iPhone, ja. Aber wenn Tim Cook das sagen würde, dann würde die Apple-Userschaft würde durchdrehen, ja, und als Frevel, und deswegen kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es passieren wird, aber Woz ist halt mal so, derjenige, der über den Tellerrand rausschaut, und eben auch keine Angst hat, auch mal Apple zu kritisieren oder eben mal solche Vorschläge zu machen, um eben auch Apple mal darauf hinzuweisen, hier, ne, was Sache ist. Ich glaube nicht, dass der auch nur im Entferntesten eine Sekunde denkt, dass Apple das machen wird, aber er stößt damit halt Diskussionen an. Und das ist so typisch Woz. Der Christian schreibt, dass es einen Dass Qualcomm an einem neuen Prozessor arbeitet, nämlich an Snapdragon 805 Ultra HD. Und der soll schnell genug sein, ja, um sogar 4K-Video ohne Probleme darzustellen zu können, ja. Und mit dem neuen Grafikchip Adreno 420, der soll 40% schneller sein als sein Vorgänger, ja. Ich sag aber mal so, ich würde mal sagen, ja, ich möchte kein 4K-Video haben, dafür ein schnellerer Prozessor. Dann klappt's vielleicht auch mal mit einem ruckelfreien Wechseln der Applikationen. Genau. 10 Terabyte Cloud-Speicher gibt's. Ja, auch das hat der Stefan geschrieben. Und zwar bei Tencent. Das ist nicht etwa eine amerikanische Firma, sondern das ist eine chinesische Firma. Ja, ich habe hier auch mal einen Link dazu gesetzt, weil der Artikel, den der Stefan verlinkt hat, da ist wiederum kein Link drauf auf den Service. Und ich weiß auch nicht, warum sich diese Medien hier so scheuen, einen Link zu dem Service zu schicken. Keine Ahnung. Ja. Aber ich habe mal einen Link draufgesetzt. 10 Terabyte kostenlos Cloud-Speicher. Das ist machbar. Und das wird gemacht. Die App ist leider in Chinesisch. Die braucht man aber nicht unbedingt. Man kann sich das freischalten lassen. Man braucht einen QQ-Account. Das ist ein Messenger, der eben in Asien sehr, sehr beliebt ist. Dort mit dieser ID kann man sich dann bei der Tencent-Seite anmelden und die App herunterladen. Die braucht man nur zu installieren, sich dort anzumelden mit der QQ-ID. Dann drückt man dort auf der Anmeldeseite im Web auf den Button. Ja, auch da muss man sich wieder anmelden. Kann dann seine QQ-ID benutzen und dann hat man 10 Terabyte frei. Dann kann man die App wieder deinstallieren auf dem Handy oder auf dem Tablet und hat dann Zugriff vom Web auf diese 10 Terabyte. Sehr schöne Sache. Warum wieder löschen auf dem Handy? Gut, wer des Chinesischen nicht mächtig ist, wird halt momentan noch nicht ganz so froh sein. Ich gehe mal davon aus, dass es für den Service aber bald eine englische App geben wird auch, denn die Webseite ist schon in Englisch, auch wenn das einige Kollegen in den USA falsch recherchiert haben. Ich habe den englischsprachigen Link hier dazu geschickt oder dazu geschrieben, so dass ihr direkt auf die englische Anmeldeseite kommt, ja. Die Seite ist ein bisschen schwammig, also die hängt als manchmal ein bisschen und auch die Bestätigungsmail, keine Angst, das kann tatsächlich mal ein Stündchen dauern, bis die ankommt, weil offenbar ist der Service momentan ziemlich stark gefragt, alle Welt meldet sich da offenbar an und deswegen sind denn ihr Server vermutlich etwas überlastet. So funktioniert es dann eigentlich ganz gut, wenn man einmal diesen Anmeldeprozess hinter sich hat, dann geht es auch richtig gut, ohne Probleme und die 10 Terabyte, kriegt man gesagt, stehen dann zur Verfügung, werden auch angezeigt, oben in der Leiste dort, ja, wo angezeigt wird, wie viel Speicher man eben noch frei hat und ja, was will man mehr, ja. Und wer jetzt sagt, ja Moment, Datenschutz, das ist ja in China, also da kann man jetzt sich aussuchen, wo man sich ausspionieren lassen will, entweder von den Amerikanern oder von den Chinesen. Die Amerikaner arbeiten mit dem deutschen Geheimdienst zusammen, die Chinesen nicht, also kann man sich mal ausrechnen, was vielleicht besser ist. Okay, dann noch eine App, Screenfilter nennt sich das Ganze. Der Robert hat das eingeschickt. Für alle, die gerne in der Nacht lesen, oft ist das Screen trotz geringster Einstellung einfach zu hell. Screenfilter schafft hier Abhilfe. Ja, das stimmt, das kann ich nur bestätigen. Auch wenn man solche Uhrenprogramme hat, ja, also so wie so eine Nachttischuhr, dann das Handy benutzt, das kann wirklich auch in der geringsten Einstellung viel zu hell sein, dass das ganze Zimmer noch beleuchtet nachts, ja. Das geht halt mal nicht. Und mit diesem Screenfilter, da kann man quasi wenn man so will, wie eine Folie über den gesamten Bildschirm legen, ja, und da kann man dann die Transparenz einstellen und kann dann eben sagen, okay, hier soll ganz dunkel sein oder eine ganze dunkel, obwohl es schon am Minimum quasi ist. Ja, von daher ist es eine gute Sache. Es wird nur so viel Energie gespart, wie es möglich ist bei der geringsten Einstellung. Weil die Beleuchtung wird nicht wirklich verringert, ja, sondern es wird eben ein Overlay drüber gelegt, damit es das Bild quasi dunkler wird. Ja. Gut. So, ja, eines habe ich noch, und zwar per Mail kam was rein vom Michael. Und zwar eine Frage an mich zu Ancast 174, 175. Lieber Rio, bist du nur auf High-End fixiert? Nach dem Ancast-Modell Android to the World hat Motorola das Moto G herausgebracht. Es wurde in Sao Paulo vorgestellt und ist nicht nur in den USA erhältlich, sondern zielt auf gerade auf Länder und Geldbörsen, die es nicht so dick haben. Es ist vergleichbar mit dem Nexus 4 und kostet aber nur 169 Euro, 8 GB. Das ist ein Knaller. Aktuell ist es auf Handy Verkaufsrang 5 bei Amazon.de. War schon höher. Ein Flaggschiff ist dort mit dem Galaxy S4 erst auf Platz 12 zu finden. Ich finde es gerade gut an Android, dass es etwas für die Massen und auch nicht für die nicht so betuchten Leute ist, anders als bestimmte Angebermarken. Freu dich doch mal darüber. Mit dem Nexus 5 und dem Moto G kann man aktuell tolle Android-Geräte auch für den kleinen Geldbeutel empfehlen. Sehr gut. PS, auch Chromecast ist total toll und billig. Ich habe einige Lösungen, um YouTube auf den Fernseher zu bringen, ausprobiert. Alle waren sehr schwerfällig, hakelig und unkomfortabel. Ja, es ist schade, dass Chromecast in Deutschland noch nicht angeboten wird, aber es kommt hoffentlich noch. Chromecast mit WatchEver, Mediatheken und Co. wäre traumhaft. Ja, Michael, du hast recht, ich bin tatsächlich ein bisschen auf High-End fixiert und das hat einfach den Grund, weil in der Vergangenheit die Low-End-Geräte immer wieder Android deutlich Schaden zugefügt haben. Es ist nun mal so, dass ich auch aus direkten Erfahrungen im Bekanntenkreis gesehen habe, dass es falsch ist, ein schlecht ausgestattetes Handy zu nehmen, weil man dann innerhalb von kurzer Zeit an die Grenzen der Machbarkeit angekommen ist. Zum Beispiel hat sich vor ein Jahr jemand ein neues Xperia Solar gekauft. Neues Xperia Solar, damals gerade rausgekommen. Ja, weil es eine gute Akkulaufzeit hat, haben wir gesagt, okay, ja, das ist nicht schlecht. Gut. Jetzt ist es so, dass nach den normalen Systemen, es ist fast nichts installiert, nach den normalen Systemupdates, ja, das Telefon in etlichen Funktionen gar nicht mehr benutzt werden kann, weil es so lahm ist, dass es einbricht ohne Ende. Der 512 MB Hauptspeicher ist am Ende. Da geht nichts mehr. Und das Gerät ist noch nicht mal ein Jahr auf dem Markt. Ja. Und es zeigt eins. Zu viel gibt es nicht. Zu viel Leistung gibt es nicht. Es gibt nur zu wenig Leistung. Ja. Das mit dem Nexus 5 und Moto G, dass das tolle Geräte sind für einen kleinen Geldbeutel, absolut. Aber warum sollte man sich das Moto G kaufen, wenn das Nexus 5, das unendlich viel bessere Leistungsdaten hat als das Moto G, ja, eben auch günstig erhältlich ist? Warum? Ja. Für mich ist das Moto G deswegen mal wieder so ein Rohrkrepierer. Ob das dann ankommt oder nicht, ja, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Natürlich ein Handy für 169 Euro, ja, dass das eben da gut ankommt, das ist mir klar. Aber dass das mit dem Nexus 4 vergleichbar ist, das halte ich für nicht, für absolut nicht richtig, ja. Denn die Leistungsdaten sprechen eine ganz klare Sache. Und die Leistungsdaten sind das, was demnächst dann wieder bei dieser Gerätegeneration reinhaut. Ja, und dann werden einige Leute, die sich jetzt das Moto G gekauft haben, ja, dann vielleicht feststellen, dass die in einem Jahr hier schon an der Grenze sind, ja, bei einigen Apps und die nicht mehr richtig benutzen können und dass das Handy langsamer wird, immer langsamer wird und dann auch mal die Grundfunktion versagen, wie zum Beispiel bei meiner Bekannten mit Google Maps, ja. Google Maps funktionieren einfach nicht und stürzt ab, bleibt hängen, jede Eingabe ist eine Katastrophe und das eben bei einem Jahr alten Gerät. Und das sind eben die Erfahrungen. Deswegen sage ich, lieber ein gutes Handy kaufen. Eins, das vielleicht sogar ein bisschen überdimensioniert ist am Anfang. Ja, in einem Jahr wird es überhaupt nicht mehr überdimensioniert sein. In 2 Jahren wird es noch okay sein. Ja, und wenn man das Gerät jetzt kauft, das gerade mal noch so okay ist, ja, dann hat man in einem Jahr bereits eins, bei dem man einfach keine Freude mehr dran hat. So ist es. Das ist natürlich günstige Handys, Low-End-Geräte und Mid-Range-Geräte geben sollen, geben muss, das ist ja ganz klar. Das ist auch das, was Android auch mit ausmacht. Ja. Man kann ja nicht sagen, es soll keine mehr geben. Das ist ja gerade das Gute daran. Aber auf der anderen Seite sollte man sowas nicht machen, wenn man in einer Position ist, wie zum Beispiel jetzt Motorola, wo die ganze Welt drauf schaut, ja, und das dann auch sieht als Referenz für Android. Und wenn sich dann eben ein iPhone-Umsteiger ein Moto G kauft, weil er von der Werbung angesprochen wurde und dann hört auch, ja, wie gut es ist und macht das Ding dann an und benutzt es und dann wird das nächste Telefon wieder ein iPhone sein und Android sucks, ja, wird's dann heißen, ganz einfach. Ja. Dann wäre es schon besser, wenn er sich so ein Flaggschiff kaufen würde, ja, ultra Hightech, alles möglich drin, Overload, Hightech Overload, ja, und dann ist er vielleicht damit zufrieden, vielleicht. Ja. Und die Angebermarken, ja, es ist natürlich das Sache, Angeber, ich halte überhaupt nichts von diesen Angebermarken, ja. Ich habe auch kein BMW, ja, obwohl mein Auto, ja, so teuer ist wie ein BMW. Ja, oder sonstige von diesen Marken, ja, wo man so, ey, guckst du mein Auto, ja. Aber man muss ganz klar sagen, dass das so nicht vergleichbar ist. Das iPhone hat schon eine gute Leistungsfähigkeit, ja, und die technischen Daten sind auch gut. Ja, das muss man schon sagen. Und nicht Midrange. Ja, die sind zwar vielleicht nicht so gut wie die High-End, die besten High-End-Geräte von Android, aber von den technischen Daten sind die auf jeden Fall nicht Midrange. Die sind alle, auch das iPhone C sind die High-End. Ja, und das braucht man eben, um ein gutes Benutzerfeeling eben rüberzubekommen. Meine Meinung, aber es gibt ja zum Glück noch andere. Deswegen ist es gut, dass es andere Geräte gibt, Android, mit weniger Leistung, aber für mich sind die nix und die kann ich auch nicht empfehlen. Ja. Gut, dann komme ich jetzt zum Schluss zur App der Woche. Und jetzt habe ich nämlich hier oben eine Newsmeldung glatt übersprungen, aber das ist vielleicht ganz gut, weil diese App der Woche ist momentan noch Teil des Humble Bundles. Die nennt sich Spell Tower. Und das ist wirklich eine süchtig machende App, finde ich. Ja. Englisch. Ganz klar, Englisch. Ja, muss man sagen. Aber umso interessanter wird es, ja, wenn man das macht, wenn man Englisch nicht als Muttersprache hat. Ja, also für euch Leute, ne? Legt los. Denn es ist wirklich ein super Spielprinzip. Es ist so, es gibt einen Modus, ja, das nennt sich Puzzle-Modus. Da ist es so, wenn man ein Wort, ja, man muss hier mit einer Linie Buchstaben verbinden, so dass sie vernünftige Wörter ergeben. Und damit können alle Richtungen auch über Kreuz gemacht werden. Also ihr könnt euch vorstellen, dass das ziemlich schwierig zu sehen ist, so ein Wort manchmal. Ja. Aber wenn dann das Wort weggemacht wird, entfernt wird, diese Klötzchen, dann kommt unten eine Reihe hinzu. Ja, und man darf das nicht ans obere Ende kommen lassen. Ja, also so ähnlich wie dieses, wie so das Prinzip von Bejeweled, wenn man mal so will. Ja, nur eben mit Worten, ja, irre. Und dann gibt's auch ein paar Bonus Sachen, ja, ein paar Bonusbuchstaben, wenn man die mit einflechtet, dann gibt's besondere Effekte, dass zum Beispiel eine ganze Reihe ausgelöscht wird oder drumherum nochmal etc. etc. Und es macht richtig viel Spaß, finde ich. Ich bin kaum weggekommen hier vor dem Podcast, ja, aus diesem Spell Tower. Das gibt's auch einzeln im Play Store, aber im Moment eben bei dem Humble Bundle 3 und da sind übrigens noch Spiele dabei wie Epoch, ja, das ist so ein Art 3D-Shooter, wenn man so will, naja, nicht ganz 3D-Shooter, aber eben ein Shooter. Rimmed Capsule, ein ganz interessantes, auch so ein Plattform-Puzzle-Game, wenn man so möchte. So ganz durchgestiegen bin ich und hat mich aber auch noch nicht so sehr drauf konzentriert, weil ich eben mit Spelltower zu tun habe. Swartigo, ein Plattform Jump'n'Run und Slash Game, ja, Hack and Slash Jump'n'Run, gar nicht schlecht, Debüt übrigens hier. Wer mehr als der Durchschnitt zahlt, der liegt momentan nur bei 5,24 €. Also wer es noch nicht kennt, ihr könnt für die vier genannten Spiele jetzt auch 1 € zahlen. Ja. 1,87 € kostet Spelltower normalerweise. Ihr könnt für 1 € alle Games kriegen, die ich jetzt genannt habe. Aber das wäre ja richtig gemein. Also, wer mehr als den Durchschnitt zahlt, 5,24 $, der kriegt noch Ridiculous Fishing dazu. Ein absolut verrücktes Fishing-Game. Ja? Also, irre. Und Kingdom Rush. Ja, Kingdom Rush ist für die Tower Defense Fans absolut eine Empfehlung. Und Ridiculous Fishing ist einfach ein ganz, ganz simples Spielprinzip, das aber auch sehr viel Spaß macht. Ja. Und es wird noch, wer das jetzt kauft, der wird noch am Dienstag zusätzlich noch mindestens ein weiteres Spiel bekommen. Ja, das ist aber hier noch im Dunkeln. Soundtracks sind übrigens auch dabei, sowohl von Swartigo, Rimmed Capsule und Ridiculous Fishing Soundtrack und auch der Kingdom Rush Soundtrack ist dabei. Ja, und das Ganze für so viel, wie ihr zahlen wollt, beziehungsweise wenn ihr die zwei letzten Games, die genannt wurde, haben wollt, $5,24. So, das war's dann für heute vom Uncast. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen, Kritiken habt, dann nur her damit. Google Plus, Uncast, Community, einfach um Uncast eingeben, dann die Community unten auswählen. Ihr findet mich auch bei, oder per Mail, ja, rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Der GPG-Key, den findet ihr auch auf der Seite, GPG, und zwar auf uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, thenetcasts.com. Und damit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.